Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzfunk von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise, vielleicht mal einen mehr, vielleicht mal einen weniger. Und diesmal von Jürgen. Das Einzige, was wir wissen, die Person bald nicht mehr unter uns. Vielleicht schiebe ich nach Hinweis Nummer 10 aber auch noch ein Gedicht hinterher. Mal sehen. Kennt ihr diesen Trend auf YouTube? Ich habe leider vergessen, wie er heißt. ASMR? Also ich weiß ja nicht, wie er heißt, aber wenn ich es jetzt gleich schildere, kannst du mir sagen, ob es so ist, wo Menschen einfach flüstern? Ja, ASMR. Das ist ja schrecklich. Bei manchen Leuten triggert es dann wohl so ein Kribbeln am Kopf oder so. Was? Ja, da kribbelt es mir auch überall, aber auf die ungeile Art und Weise. Auf die ungeile Art. Bin drüber gestolpert, weil ich mich über Audiotechnik informiert habe und oft inzwischen so Aufnahmen von so ASMR, also das sind so Aufnahmen, mega nah das Mikro an den Mund nehmen und dann so Sachen wie, ja, ich nehme mal hier eine Brüste und gehe da ran. Also ich kann mal, warte mal eine Sekunde, ich mache mal hier ein bisschen. Die reden dann zum Beispiel die ganze Zeit so und dann machen die zum Beispiel hier diesen Klettverschluss. Oh Gott, hör auf, ey. Das kann ich echt nicht hören, das ist so furchtbar. Oh Gott, hör bitte auf. Jürgen, macht dich das nicht wahnsinnig? Da muss ich echt meine Zehennägel einfahren. Nö, da gibt's echt Schlimmeres. Ich bin mal gespannt, was Auphonic draus macht, wenn wir das jetzt dann gleich durch den Audiobereinigungsdienst jagen, ist Philipp wahrscheinlich einfach weg. Ja, sehr gut. Erstens, ich wurde am 24. März 1909 in Texas geboren. Hui. Herr Hui. Herr Hui. Nein, der wurde nicht in Texas geboren. Vielleicht in Shanghai. Zweitens, ich war eine hervorragende Schülerin in, ja, das ist schon ein Hinweis, nur um, dass ihr das auch versteht, mit einer Vorliebe für die Schriftstellerei und die Künste. Eines meiner Gedichte wurde weltweit bekannt. Das wirst du am Schluss noch vorlesen. Das würde ich so gerne am Schluss noch vorlesen. Ich bin aber es wäre so schön, wenn ihr es einfach bis dahin noch nicht wüsstet. Ich bin gespannt. Mit 16 heiratete ich meine Sandkastenliebe Roy. Nach nur 3 Jahren Ehe wanderte der aber in den Knast. Obwohl wir uns nie wieder sahen, habe ich den Ehering niemals abgenommen. Und das Tattoo mit seinem Namen über dem rechten Knie habe ich auch behalten. Du. Okay. Irgendeine Richtung? Irgendwas? Dann Hinweis Nummer 4. Meine Karriere begann während der Weltwirtschaftskrise. Obwohl die Global Economy am Boden lag, knüpfte ich einige mehr oder weniger erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und Banken. Tankstellen? Ja. Herr Schell. Was? Ja, Herr Schell? Frau Schell. Frauschel? Frauschel. Barschel. Welches Arschel killte Barschel? Oh Gott, Samstagnacht ist einfach noch, das zündet so viele Synapsen bei mir, wenn jemand sowas wie Barschel sagt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Darf ich sie in die Beke titten? Darf ich sie bitte hier an die Beke titten? Ideen? Ach ja. Vorschläge? Einwürfe? Wünsche? Kommentare? Fußnoten? Anmerkungen? Rezensionen? Irgendwas? Fünftens. Wünsche, weiter. 1930 lernte ich meine zweite große Liebe kennen. Wir waren bis zu meinem Lebensende unzertrennlich. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es eine Aktivität wäre. Surfen. Eine was? Das ist nicht von einem Menschen, ja. Nicht von einer Person, sondern von einer Aktivität. Ja. Nein, das ist tatsächlich eine Person. Ist es die Frau Kleid? Philipp, was habe ich mir vorhin gewünscht? Dass es bis zum Ende keiner löst. Oh, Entschuldigung. Wer ist denn die Frau Kleid? Wir piepsen einfach, wir piepsen es einfach. Wisst ihr, wie sie heißt mit richtigem Namen? Nein. Barrow? Nee. Barrow, oder? Bonnie Elizabeth Parker. Ach, Kleid, von Bonnie Kleid. Und Kleid, oder was? Bonnie und genau, Kleid. Also, es ist Bonnie. Ach, echt? Genau. Echt. Aber von ihr wusste ich keine Namen. Also bei ihm weiß ich, dass er mit Barrow mit Namen hat. Ach so, ja, ja klar, Kleid Barrow, ja. Aber sie heißt, du hast mich gerade irgendwie echt durcheinander gebracht. Nee, Ich meine ja auch Pony. Ich hab halt Clyde gesagt von Bonnie und Clyde. Ja, ja. Ich habe es verstanden, aber habe es auch nicht gecheckt. Das ist ja traumhaft hier. Wir reden aneinander vorbei und verstehen uns ja doch. Ja, nee. Wunderschön. Es wäre so schön gewesen zum Ende hin. Egal. Oh. Sechstens, ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Familie. Egal, wohin es mich beruflich auch verschlug, ich sah zu, dass ich immer spätestens nach ein oder zwei Wochen wieder nach Hause kam und nach dem Rechten sah. Das finde ich sehr schön, wenn man überlegt, was sie beruflich gemacht hat. Was? Ein kleiner Scherz. Was? Das Pony. Das Pony. Das ist ein Pony. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass einer von euch noch singt, My Pony is over the ocean. Over the ocean. Nee, macht's bitte nicht. Aber ich bin, um's gleich zu spoilern, ich habe keine Ahnung von diesem Gedicht. Ich bin da sehr gespannt. Siebtens. Durch einen lustigen Zufall, mein Liebster verlor einen Zeh, ich verätzte mir bei einem Autounfall das rechte Bein. Durch einen lustigen Zufall hinkten wir beide. Oh. Witzig. Das ist total romantisch, finde ich. Irgendwie. Beide links, beide rechts oder wechselseitig? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also sie hat sich das rechte Bein verletzt, bei ihm weiß ich es jetzt gar nicht. Obwohl wir gemeinsam im Auto ums Leben kamen, wurden wir auf zwei unterschiedlichen Friedhöfen beigesetzt. Das ist wohl der Nachteil einer wilden Ehe. Das finde ich auch. War das tatsächlich ein Nein, die kommen nicht auf den gleichen Friedhof? Oder kamen die jeweils zu ihren Familien? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Mischung aus beiden war. Aber sie waren tatsächlich ja nicht verheiratet und nahe an der Familie so insgesamt. Die wurden dann schon halt einfach mit ihren Verwandten irgendwo, oder vielleicht wurden die auch, keine Ahnung, auf irgendeinem, nee, sie waren ja nicht im Gefängnis. Wahrscheinlich wurden sie auch irgendwo einfach verscharrt, aber nicht zusammen. Ja. Und ich meine, sie kamen ins Auto ums Leben, ne, weil das Auto halt komplett durchlöchert wurde. Ja. So. Ja. Neuntens. Komisch eigentlich, dass es bis zur Staffel 19, Episode 12 dauerte, bis ich meinen Auftritt bei den Simpsons bekam. Da in der Halloween-Folge, nicht wahr? Ich glaube, ja, aber da war ich auch schon lange raus. Staffel 19, das ist ja echt. Wo steht man gerade aktuell? 34. Echt? Okay, krass. Aber nee, bei den 19 war ich auch schon lange raus. So, und Hinweis Nummer 10 ist, erinnert ihr euch noch an das Gedicht? Die erste Strophe geht so. You've read the story of Jesse James, of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's the story of Bonnie and Clyde. Oh. Und dann hat sie ein Gedicht über sich selbst quasi geschrieben, über ihre Liebe. Oh. Ja, ein bisschen egozentrisch, aber auch ein bisschen süß. Naja, wenn man so unterwegs ist, ne, da kann man auch mal ein bisschen egozentrisch sein. Ja, schade. Tut mir sehr leid. Ich bin draufgekommen tatsächlich, weil ich mich für Pen and Paper Spiel, Call of Cthulhu, was oft in den 1920er und 30ern spielt, der eben ein bisschen eingelesen habe und mir jetzt auch zuletzt ein Band über Gangster der Zeit gekauft habe. Und daher war sie so präsent. Ja, es gibt schon auch viel, das wirklich deutlich darauf hindeutet. Aber wenn man gedanklich hat, wo ganz woanders ist, wird man es wahrscheinlich auch nicht unbedingt merken, ne? Du, und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht kürzlich mir gegeben hätte, wäre ich nicht drauf gekommen. Das tröstet mich nicht, Philipp, aber das macht auch gar nichts. Mm. Oh. Kümmert euch nicht weiter um mein Seelenheil. Ich drücke einfach auf Stopp und lösche die Aufnahme. Good fight, good night. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.